Saludos cordiales de Miguel Asín y bienvenidos al podcast Dorama, un podcast dedicado por entero a la música libre. Y en este podcast número 28 tenemos cuatro nuevas propuestas de cuatro autores distintos que proceden cada uno de diferentes partes del mundo. Y comenzamos con la propuesta que nos traen Paper Tiger, un pop acústico muy fresco y pegadizo. Boots and leader of the pack, which is me. vez. Podcast Doramas, 100% música, 100% copyleft. Continuamos en el podcast drama con el pop británico, electroacústico y sofisticado de Asura. Keep on running on the premise that they're seeing right through you. See them liking what they're seeing and hear them talking straight at you. And you capture me in slow motion with the flames licking my skin. And a look of shock in your eyes as you capture me, fantastic angles to change the view, doing only what you can do. I seem to live here, no matter how they play. All I have is freedom, and the only one is insane. The world is dark all around you. Staring in your eyes is all I need. Thank you. I want is you, and all I want is to be true to you. A little slice, I never thought it was forever. And none of you would change your mind. What if I had been on time? Maybe we could turn it all around again. Parte va a llorar Humphrey Bogart. If that plane leaves the ground and you're not with him, you'll regret it. Ahora ella se va a ir en el avión con el otro tipo. ¿Te gusta hablar en el cine? No lo hagas. Mejor hablemos de cine. Diviértete oyendo sobre el séptimo arte en un contexto de actualidad. Hablemosdecine.com. Podcastdoramas. Una cita quincenal con la música libre en doramas.net. La tercera propuesta de este podcast Dorama nos llega desde Canadá. Se trata de la música de The Red Orchestra. Nothing left to lose. depths of despair, to the tops of radio towers. Hear a scream, hear our voice on the air. Podcast Doramas en doramas.net. Y finalizamos este podcast con un cambio radical en relación a lo que hemos oído hasta ahora en el podcast. Finalizamos con el hip hop electrónico de la alemana Lavinia Jones. Solemnly. gave us clues on how to stargaze to nurture those that creep with shades, cool as jade. No emotion showing on their nameplates. Is that today's modern definition of pirate? Reading hieroglyphic tags all across this planet's food maze. Just another annual recurring fate. Patient loss, cat o' nine tails. The power of the worldwide police fails to hide macabre deaths. It's cybernetic nature. Eins von unseren Ahnen gegeben ist wie ein schützendes Schild. Wenn wir uns auf die Reise begeben über den Seed, das Himmelreich, eine schützende Hand weise und weich, meine Gedanken widme ich meinem Nächsten, Seelen wandern nicht alle gleich. Versuche die Welt mit meinen Tränen zu beschreiben und Bösen zu entweichen, Bösen zu entweichen. Lauf nicht im Schweigen durch die Straßen, denn die Straßen sind nicht alle gleich. Jede Sonne hat ihre Schattenseiten. Erfüll sie mit deinem Licht und deiner Liebe zugleich. Und bange nicht, wenn es heißt, morgen tust du nur deine Pflicht. Denn alle Menschen stehen irgendwann an der Front. Beschützen ihre Liebsten, wenn der Morgen kommt. Wenn der Morgen kommt. Gestanden, gescheinigt und missverstanden. Von der Nacht geblendet in Licht getaucht, Donn und Blitz von meinen Gedanken geraubt. Unter Decken berauscht, zwischen Kissen geschlachtet und schwachtend Jahre geschenkt. Vor Sehnsucht Treue vercheckt, 10 Gebote als Liebesakkord. Sie haben mir nun Hoffnung beschert, denn ohne Willen wäre das Leben nicht lebenswert. Der Wert der Liebe kennt keinen Preis, mein Herz ist weiß auf weiß. Mein Herz ist weiß auf weiß. Aus dunkel Erde wird nie rot, aus schwarz wird nie der Himmel groß. Lasst uns danken für jeden Lichterschein, der unsere Herzen macht facettenreich. Lasst uns nicht dunkle Netze weben, in denen sich Engel ohne Hoffnung wegen, sonst wird die weite Welt nie rein. Frieden auf Erden, kein Königreich. Lauf nicht im Schweigen durch die Straßen, denn die Straßen sind nicht alle gleich. Jede Sonne hat ihre Schattenseiten. Erfüll's mit deinem Licht und deiner Liebe zugleich. Und bange nicht, wenn es heißt, morgen tust du nur deine Pflicht. Denn alle Menschen stehen irgendwann an der Front. Beschützen ihre Liebsten, wenn der Morgen kommt. Wenn der Morgen kommt. Verwehrt, denn ihre Blicke waren nichts wert. Still in meinen Händen, Feuer gelöscht, dann wieder entflammt, Ozeane geteilt, bis mein Blick brannte. Knallrote Monde erblickt, die Augen geschlossen, in Kreiseln rotiert, Schmerzen der Seele überdimensioniert, dahingerafft und wieder zurückgekehrt, die Sinne sensibilisiert. Ohne Sonne ist kein Anfang, in Netzen wurde es mir bang, denn ich sah nur noch den Untergang, seit Jahren in diesem Wissen gefangen. Bis die Engelschöre sangen, mir Mut zu sprachen, ihm nah zu bleiben. Mir Mut zu sprachen, ihm nah zu bleiben. Aus dunkel Erde wird nie rot, aus schwarz wird nie der Himmel groß. Lasst uns danken für jeden Lichterschein, der unsere Herzen macht facettenreich. Lasst uns nicht dunkle Netze weben, in denen sich Engel ohne Hoffnung wegen, sonst wird die weite Welt nie rein. Frieden auf Erden, kein Königreich. Lauf

survival. Al punto final de este podcast número 28, que es el correspondiente a la segunda quincena del mes de julio de 2008, esperando eso sí que la selección musical haya sido de tu agrado. Recuerda que todo lo relacionado con este podcast lo puedes encontrar en doramas.net/podcast y que en doramas.net/980 encontrarás todos los temas y artistas que han sonado en este podcast, así como los enlaces a sus sites originales. Y por supuesto, recuerda también que existe una cuenta de correo electrónico que puedes utilizar para cualquier asunto relacionado con el podcast. Es la siguiente: doramas.net@gmail.com. Pues nada más, recibe un cordial saludo de Miguel Asín y volveremos a encontrarnos en el mes de agosto con el único podcast que grabaremos como el año pasado en ese mes debido a motivos vacacionales. Eso sí, volveremos en agosto, pero como siempre en doramas.net.